Für alle Archive gilt, das Original ist zu erhalten. Beim Bundesarchiv gab es eine Praxis, die haben wir im Kinemathekverbund auch sehr stark kritisiert. Da ging es darum, das Nitro-Material, also der leicht entzündliche Film der frühen Jahre, Jahrzehnte der Filmgeschichte. Also 20er, 30er Jahre. So. Bis in die 50er Jahre hinein, dass diese Materialien nicht in allen Fällen, aber in, wie wir fanden, viel zu vielen Fällen nach einer analogen Umkopierung vernichtet wurden. Die Gespräche im Kinematikverbund, die Kritik auch an dieser Praxis hat aber dazu geführt, dass sie eingestellt ist und darüber bin ich sehr glücklich. Insofern, kann man jetzt sicher sagen, praktisch Originalfilme, die auch auf dieser Nitrat oder was ist es? Ja, Nitrocellulose. Ja, Basis entstanden sind, jetzt gesichert werden und nicht mehr vernichtet werden. Ja, das kann man so sicher sagen und wir gehen davon aus, dass das Bestand haben wird. Und das gilt auch für andere Filme von anderen Materialien. Nitrat wurde ja irgendwann aufgegeben, später war es ja Acetat und Polyester. Ja, man muss, glaube ich, eines auch noch bedenken. Natürlich ist es so, dass diese Materialien, die in Archiven lagern, die sind endlich. Die haben eine unterschiedlich lange Lebensdauer und man darf jetzt nicht die Praxis, die es mal gab, der Nitro-Vernichtung nach Umkopierung, mit der Kassationspraxis verwechseln. Die Kassationspraxis reagiert auf den Zustand des Materials und wenn das Material sozusagen zerfallen ist, dann gibt es keinen Grund mehr, es tatsächlich aufzuheben, weil dort keine Informationen mehr vorhanden sind. Aber vielleicht doch, vielleicht gibt es irgendwann mal Techniken, die dieses Material, was jetzt im schlechten Zustand ist, in ein paar Jahrzehnten dann doch wiederherstellen kann. Wir wissen es ja nicht. Ne? Also ich meine, Archäologen würden ja auch nicht sagen, also das, was ich da finde, das ist in so einem schlechten Zustand, dieser Krug ist so kaputt, den lassen wir mal lieber. Also wir reden da eher vom Staub. Ach so. Also okay. Es ist nicht so, dass wenn Bildinformationen auf einer intakten Trägerschicht sind, dass dann vernichtet wird oder, wie wir sagen, kassiert wird, sondern das ist dann der Fall, wenn dieses Trägermaterial sich zersetzt und damit eben auch die Bildinformation sich zersetzt. Das heißt, man öffnet die Filmrolle aus Blech und hat plötzlich praktisch nur noch Staub drin. Ja, das Staub gibt es oder es ist Gelee. Damit kann man dann nicht mehr restaurieren. Nichts mehr anfangen. Es gibt eine andere Kassationspraxis, die ist auch für Archive vollkommen typisch. Wenn man mehrfach Kopien hat von einem Film, dann wird man überprüfen, was muss man denn davon aufheben. Man hebt das Beste auf und man versucht, Belegstücke zu erhalten, aber man kann nicht 20 Kopien von einem Film aufheben. Das ist einfach auch irgendwann eine Frage der Logistik und der Finanzen. Also generell natürlich die Frage bei diesem Medium Film, was ist eigentlich das Original? Das Original ist eigentlich beim Analogen das Negativ, das Bild und das Tonnegativ und im Digitalen das Digital Master. Ja. Nun ist dieses Original nicht immer erhalten und für uns gilt als aufbewahrenswert, was dem Original am nächsten kommt. Das kann ein Positiv sein, es kann aber auch eine Kopie sein, wenn es die vorherigen Stufen nicht mehr gibt. Und das gilt als das Referenzmaterial und dieses Referenzmaterial ist das, was wir als das erhaltenswerte Ausgangsmaterial betrachten. Im Zentrum der Konferenz steht ja auch die Digitalisierung von historischem Filmmaterial, die ja auch schon weit fortgeschritten ist, wo aber auch wieder Fragen aufgeworfen werden können nach der Manipulierbarkeit dessen, was dann dabei rauskommt. Wir haben dann eine Datei, die kann man natürlich manipulieren, verändern, völlig problemlos. Inzwischen ist das ja mit sehr einfacher Software möglich. Das Original, das analoge Original oder auch die analoge Kopie, wenn man so will, die kann man kaum manipulieren. Ist da nicht auch eine Gefahr, alles zu digitalisieren und am Ende ja das Analoge irgendwann nicht mehr als tatsächliche Urquelle zu erkennen? Das Analoge soll ja als Referenz erhalten bleiben, solange das Material das zulässt. Die Digitalisierung hat vor allem zwei Ziele, nämlich die originalen Materialien zu schonen, um Benutzerstücke herzustellen und zum Zweiten beim Film etwas herzustellen, was auf den Vertriebswegen überhaupt noch die Zugänglichmachung dieser Filme ermöglicht. Es gibt ja nur noch wenige Kinos, erfreulicherweise gibt es diese Kinos noch, die auch analog projizieren. Aber der große Anteil von Kinos kann nur noch digital vorführen. Nicht nur das, die ganzen anderen Vertriebswege, die es gibt, und das ist dann DVD oder Blu-ray, das ist Fernsehen oder das ist Video on Demand oder das ist Streaming im Netz, ist bereits auf ein Digitalisat angewiesen. Und es bedeutet nicht, dass die Originale als Referenz verschwinden, sie bleiben da, weil wir ja davon ausgehen, guter Hoffnung sind, dass neue Digitalisierungstechniken, hochauflösendere Scanner uns in Zukunft eine bessere Digitalisierung ermöglichen. Und Das ist im Grunde das, was jetzt bevorsteht und wo wir darauf hoffen, dass es genügend Finanzen gibt, um das, was in dem berühmten Gutachten von PricewaterhouseCoopers angeregt wurde, nämlich 473 Millionen Euro würde es brauchen, um das gesamte deutsche Filmerbe zu digitalisieren. Ich glaube, von diesem Geld sind wir im Moment noch weit entfernt, oder? Von dem Geld sind wir noch weit entfernt. Ich glaube auch nicht, dass es die endgültige Summe wäre, wenn man das gesamte Filmerbe digitalisieren würde. Was schätzen Sie? Was könnte es noch werden am Ende? Na, es würde über 500 Millionen Euro kosten. Das ist aber, glaube ich, gar nicht der Punkt. Wenn Material so gefährdet ist, dass es vom Zerfall bedroht ist, dann ist die Digitalisierung dieses Materials der einzige Weg, momentan es kostengünstig in die Zukunft zu bringen. Und das sollten wir dann auch tun. Wim Wenders zum Beispiel ist ja auch ein Freund des Analogen, der seine eigenen Masterbänder lieber in analoge Kopien überführt und nicht ins Digitale. Er traut dem Ganzen nicht. Ja, wir haben ja im letzten Jahr haben wir viel mit Wim Wenders zu tun gehabt. Das war ganz wunderbar, mit ihm die Hommage zusammen sozusagen zu bestreiten. Und da ist es in der Tat so, dass es ein unterschiedliches Herangehen von Film zu Film gibt. Wim sitzt jetzt gerade dran und wird den Himmel über Berlin digitalisieren. Und zwar deswegen, weil er damit die Bildqualität, die er damals auf analogen Wege nicht erreichen konnte, wird erreichen können. Und das, finde ich, ist dann auch sehr nachvollziehbar. Die Frage, ob man von allem, was man digitalisiert, ein analoges Stück ausspielt. Weil sich auch digitale Formate verändern. Wir trauen dem Digitalen sozusagen nicht. Aber der neue Polyesterfilm soll angeblich 500 Jahre halten. Das ist eine ganz grundsätzliche und auch finanzielle Entscheidung. Das kann man machen. Dann weiß man, dass das, was man ausspielt auf Polyesterfilm, nicht so in der Auflösung, in der Qualität so gut ist wie das Digitalisat, was man erreicht hat. Man hat damit aber eine Sicherheit, wie eine Versicherung. Ob dieser Weg eingeschlagen wird, das ist eine vor allem politische Frage, ob es genügend Geld gibt. Es gibt viele Archive, die sagen würden, das ist eine Verschlechterung des Ergebnisses und es ist viel, viel wichtiger, redundante Strukturen der Sicherung des Digitalisats aufzubauen und an der Normierung auf europäischer Ebene zu arbeiten, um damit eine langfristige Sicherheit im Digitalen zu haben. Das ist sozusagen der naheliegendere Schritt. Das ist bei den europäischen Filmarchiven fast durchgängig die Meinung. Und ich bin sehr gespannt, wie diese politische Diskussion, die ja eine ist, um die Bedeutung des Filmerbes. Was ist uns das Filmerbe wert? Dürfen wir dann was erwarten in den nächsten Tagen? Es werden ja auch Vertreter des Bundes dabei sein. Können wir da Gutes zumindest schon mal ankündigen, dass es mehr Geld geben wird, dass wir uns ein bisschen in andere Bereiche bewegen als in die wenigen Millionen, die es bisher gibt? Also ich bin ganz sicher, dass Monika Grütters ihre Strategie vorstellen wird. Und sie ist ja mit diesem Programm über 10 Jahre, 10 Millionen vollkommen überzeugt. Sie findet das richtig und es ist jetzt eine Frage, wie kommt man in den Verhandlungen mit den anderen Playern, das sind die Länder und das sind die Filmförderungsanstalt, wie kommt man möglichst schnell dazu, dass der Startschuss gegeben wird, und ich hoffe, dass Monika Grütters vorangeht, auch wenn andere zögerlich folgen, und ich bin gespannt, was sie morgen sagen wird. Rainer Rother, der künstlerische Direktor der Deutschen Kinemathek in Berlin, über die Schwierigkeiten der Digitalisierung und der Archivierung und auch der Restaurierung von analogem Filmerbe in Deutschland, aber ab morgen erst einmal mit einigen Highlights auch für die Öffentlichkeit zu sehen. Restaurierte Filme aus den letzten Jahrzehnten in Berlin am Potsdamer Platz. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich danke Ihnen.